ואז יבוא עד גב ועם יזוף עוד כלל דס דיזה אוגן בליק פיר אונס ונפס במה גשווה אין בונד פרס ליבן אונד ושיינליש נוח פילמן halt mich fest du kannst und ich schwöre dir ich geb dich nie mehr her für die Ewigkeit bis zum Rand der Zeit unsichtbar und bombenfest verbunden gegen den Rest der Welt ab jetzt gibt's kein zurück bin Tag und Nacht für dich dein einziges Rettungsboot das Versprechen gilt der Ring beweist ich begleite dich auch in der größten Not für die hab ich in dir mein Glück gefunden.